Frau Hu-Ryong-ji in der 115. Hausgemeinschaft der Kreisstadt Chunghwa, Bezirk Nordfanghe in der DVRK, beging ihren 100. Geburtstag. Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte ihr eine fürsorgliche Geburtstagstafel.